Gut. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe den Matthias, Nicole, super. Joachim, Christian, auch von der DATEV, freue mich, dass du dabei bist. Ja, wir wollen euch heute ein bisschen was erzählen über unser Pilotprojekt bei Conti. Ich werde mal die Präsi starten. Hab tatsächlich bis gerade eben noch letzte kleine Sachen dran gebastelt. Brandneue Infos sozusagen. Genau, und wir haben glücklicherweise auch die Selina heute mit im Boot. Ihr könnt sie sicherlich sehen, sie hat die Kamera angemacht. Ich kann euch jetzt nicht mehr so gut sehen, aber das macht ja nichts. Ihr gebt mir einfach akustischen Hinweis, wenn irgendwas nicht passen sollte. Aber ihr hört mich gut und ihr seht auch den Bildschirm hoffentlich. Jawohl. Okay, sehr schön, das freut mich. Ja, worum soll es heute gehen? Wir haben in dem vergangenen ja, etwa anderthalb Jahren ein Pilotprojekt gestartet zum Einsatz von Learning Circles. Das war ziemlich parallel auch zu euch, zum DATEV Lernt, Christian. Da war der Simon auch mit eingebunden und der Stefan Diepolder. Und zwar auf der Basis von Circle-Leitfäden, die wir entwickelt hatten für das Thema ePortfolio Learning und für das Thema Content Curation. Ich glaube, bei euch war es, Christian, im Einsatz LernOS for You, ne? Einer der neuen Versionen, die Simon da bereitstellt. Wir haben auch den John Stepper Lern WOL Pfad, aber ich Dem glaube, UL. in dem Projekt vom Simon Boda war wahrscheinlich LernOS. Wir haben beides im Einsatz. Ich weiß jetzt nicht, welches bei euch da Okay, aufgeschlagen ist. ja. Ja, prima, sehr schön. Und wir haben uns auch mal versucht, generell an der Learning Circle Thematik und was da auch dahinter steht und was das für Mehrwerte bringen kann. Und ich werde euch so ein bisschen am Anfang einen Einblick geben in das Projekt. Das ist ein bisschen ein Recap von letztem Jahr. Da haben wir die Leitfäden vorgestellt und haben dann auch schon mal angekündigt, wir wollen in ein Projekt gehen, in ein kleines Pilotprojekt. Und dann hatte ich auf dem Corporate Learning Camp so ein paar. Jetzt höre ich mich Jetzt wieder höre ich mich wieder doppelt. doppelt. Könnt ihr euch Könnt ihr vielleicht euch kurz vielleicht kurz. muten? Danke, das ist lieb. Vielen Dank. Jetzt geht's wieder. Und dann hatte ich es auf dem Corporate Learning Camp mal so als Zwischenstand präsentiert, was wir da angedacht haben. Und deswegen jetzt mal eine kleine Wiederholung des Ganzen. Also, was ist der Hintergrund? Basiert natürlich auf dem Thema von Harold Jarkey, dass wir Lernen und Arbeiten mehr und mehr zusammenwachsend sehen, dass wir es als eine Einheit begreifen und dass wir deswegen auch von einem Modern Workplace Learning am Arbeitsplatz direkt sprechen und das auch voranbringen wollen in dieser Richtung. Und was wir bei uns dort vor allen Dingen im Einsatz haben, ist eben die Social Collaboration Landschaft rund um Microsoft 365, aber auch unser internes Enterprise Social Network nennt sich Connext oder auch Connections genannt, mit dem wir eben ja uns intern in der Lage sind auszutauschen über Aktivitätenströme und über Communities. Und das war auch das Ziel dahinter, die Kollegen und Kolleginnen zu befähigen, mit den Werkzeugen erstmal umzugehen, die sie im Alltag ja sowieso schon nutzen, das auch voranzubringen. Und gleichzeitig auch ihre Medienkompetenz zu steigern im Sinne von, erstellt doch mal ein kleines Video, einen kleinen Podcast oder auch ein kleines anderes Medienprodukt, ein Vlog oder was auch immer, was für euch spannend sein könnte, um das Lernen zu begleiten, um festzuhalten, was ihr gelernt habt auf eurer Lernreise in den 12 Wochen. Und das war einer der wichtigen Anliegen dahinter, natürlich getrieben aus IT-Perspektive, weil ich in der Corporate IT bei uns tätig bin im Digital Workspace-Bereich und weil wir andererseits aber auch in engem Austausch mit den HR-Kollegen stehen und da auch verproben wollen, wie neue Technologien sich im Einsatz auch ja behaupten sozusagen. Was sind die Hauptkomponenten dahinter gewesen? Es ging also um thematisches, selbstgesteuertes Lernen, vor allen Dingen im Hinblick auf Weiterbildung. Also es ging darum, dass die Kollegen und Kolleginnen sich ein Thema schnappen. Da gab es zum Beispiel die AR-VR-Rockers, die haben sich eben damit beschäftigt, wie kann Augmented Reality das Lernen ja befördern, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich mit bestimmten Methoden oder E-Learning-Modulen arbeite, die Augmented Reality unterstützen. Dann gab es aber auch ein ganz anderes Thema, sowas wie Female Leadership, also Führungskräfte, Frauen in Führungskräftepositionen, vor allen Dingen im technischen Bereich. Da haben die dann auch Interviews mit Kolleginnen geführt. Also ganz unterschiedliche, vielgestaltige Themen, mit denen so ein Learning Circle durchlaufen wurde. Da waren 40 Personen im Boot, aus der ganzen Organisation, die gesagt haben, uns interessiert das Thema, wir finden das spannend, wir wollen da in diese Richtung weitergehen und wollen das mal genauer anschauen, wie das Ganze funktionieren kann. Was sind die Guides, die dahinter stehen? Da wollte ich euch mal einen ersten Einblick geben. Das eine ist der sogenannte ePortfolio Learning Guide. Der ist auch in Version 1.0 in englischer Sprache schon online gegangen. Ihr werdet ihn aber auch zeitnah noch in deutscher Sprache finden auf LernOS. Letztendlich geht es darum, dass man sich selbst sein Lernen sichtbar macht, dass man dafür Social Software nutzt und sich auch in ein Netzwerk begibt mit anderen Kollegen und Kolleginnen, um sein Lernen sichtbar zu machen für andere, um auch Lernreflexion zu lernen und auch in der Lage zu sein, das Ganze auch für andere aufzubereiten, also in kleinen Form von einem kleinen Lernreflexionsvideo oder auch in einem Blogbeitrag etc. pp. Und das führt einen durch diese 12 Wochen, dass man am Anfang natürlich erstmal die Methode kennenlernt, dass man dann auch das Tool auswählt, mit dem man sein E-Portfolio führen möchte innerhalb des Unternehmens und dass man dann auch kleinere Themen aufbereitet, einen Redaktionsplan gestaltet sozusagen für sein eigenes Thema oder für das Gruppenthema, das man im Circle gefunden hat. Daneben stand dann Content Curation. Das war dann vor allen Dingen Stefan Diepolters Beritt auch, weil der so der Experte in dem Bereich ist. Zusammen mit ihm haben wir auch den Circle Guide entwickelt und mit der Hertha Schuster von der Goethe-Stiftung. Sollten auch in der Corporate Learning Community bekannte Namen sein. Und dort ging es vor allen Dingen um das Thema, ne? Wenn beim E-Portfolio der Lernende im Mittelpunkt steht und das, was er gelernt hat und reflektiert, ist es beim Content Curation halt eher das Thema selbst, dass man das kuratiert, dass man das geschickt aufbereitet, dass man dann auch einen Qualitätscheck macht, dass man nicht Fake News aufsitzt, dass man das so in den 12 Wochen lernt, wie man sowas aufbereitet und auch veröffentlicht und mit einer Community teilt. Das war dann der Anspruch dahinter. Ja, und diese beiden haben wir im Prinzip nicht gegeneinander antreten lassen, so kann man das nicht sagen, sondern wir haben sie einfach ausprobiert. Wir haben herausfinden wollen, wie kommen die Teilnehmer damit klar, hilft ihnen das beim Lernen, kommen sie damit besser voran, wenn sie sich in einem Circle oder in einem Tandem bewegen und was sind die Mehrwerte daraus. So sieht das aus. Ihr kennt das sicherlich alle von der LernOS-Methode heraus, was wir da bewusst gemacht haben. Wir sind im Oktober gestartet, wir haben eine Vorwoche gehabt, eine Kick-Off-Woche, wo wir dann eben gesagt haben, in dieser Woche 0 sollen sich die Teilnehmer erstmal finden können, das Thema sich anschauen, sich erarbeiten und erstmal reinkommen in das Ganze. Und dann hatten wir zwischendurch in der 4. und der 8. Woche Pitstops eingebaut, wo man circle-übergreifend sich getroffen hat und sich gegenseitig über die Themen auch ausgetauscht hat, um voneinander zu lernen, wo stehen wir, vielleicht auch Synergien zu finden, ja, zu sagen, okay, du hast ja ein ähnliches Thema, lass uns doch auch mal circle-übergreifend treffen, was auch erstaunlich gut funktioniert hat. Ja, und dann endete das Ganze Mitte März etwa. Wir haben etwas länger gebraucht, weil wir zwischendurch auch die Weihnachtspause hatten von 2-3 Wochen und erstmal im Januar wieder gut reinkommen mussten. Da ist eine der Empfehlungen ganz klar, versucht es im Rahmen des Frühjahrs oder des Herbst bis Winter hinein zu schaffen, weil über so einen Jahreswechsel hinweg so ein Circle durchzuführen, hat schon die eine oder andere Herausforderung gehabt im Jahresendgeschäft, muss man dazu sagen. Deswegen würden wir es auch so nicht wieder machen vom Pilot her, es war eine wichtige Erkenntnis, sondern wir würden es lieber unterjährig machen, also innerhalb des Jahres noch abschließen. Genau, was sind so wichtige Zwischenergebnisse gewesen? Learning Circles waren vor allen Dingen spannend und wichtig, um mit einem Thema zu starten oder ein vorhandenes Thema zu vertiefen insbesondere. Es ging vor allen Dingen auch darum, das Wissen zu erweitern. Es hat auch durchaus gewisse Hilfestellungen gehabt bei der Medienkompetenz, dass es die steigern kann. Das wird aber Selina nochmal genauer gleich aufzeigen in den Ergebnissen, die wir jetzt seit letzter Woche dann haben von ihr. Und es geht auch vor allen Dingen darum, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Also wir haben es vor allen Dingen auch von den Teilnehmern herausgehört, dass sie sich wohlgefühlt haben in ihrem Circle, dass es ihnen Spaß gemacht hat, sich mit anderen auszutauschen und nicht nur alleine ein Content-Modul durchzuarbeiten, wie es beim eher instruktionsorientierten Lernen ja ist. Sondern es geht wirklich darum, den Austausch zu befördern hier. Das waren die Zwischenergebnisse. Und jetzt übergebe ich dann mal an Selina, dass sie so ein bisschen genaueres beschreibt, was da wirklich rausgekommen ist. Und zwar am besten übernimmst du mit deiner Forschungsfrage und was du da dir überlegt hast. Und ich klicke gern für dich weiter, sag einfach, wie ich es gerne durchklicken soll. Was, alles klar. Einen eigenen Klicker zu haben, ist immer sehr gut. Genau. Ja, also, dass ihr das so ein bisschen in den Kontext einordnen könnt. Wir hatten diese Learning Circles so veranstaltet, wie Marcel das erklärt hatte. Und um genau zu evaluieren, inwiefern die denn jetzt wirklich ja so ein bisschen das Lernen befördern, was sich Conti vorgestellt hat, haben wir uns quasi gefragt, inwiefern der Einsatz von Learning Circles für die Mitarbeitenden Continental Lernerfolg fördert. Und wir haben Lernerfolg in drei Bereiche aufgeteilt, in dem Fall. Das eine wäre Medienkompetenz, also der Umgang mit Medien und auch das Verwenden von den Social Collaboration Tools zum Beispiel. Methodenkompetenz, also das Anwenden der Guidelines an sich und das Verständnis der Learning Circle LernOS Methode, wie man die anwendet. Und dann schlussendlich noch Wissenserwerb in dem eigenen Thema, was die Leute sich ausgesucht haben. Das wollten wir mehr oder weniger messen. Machen wir weiter. Genau. Okay, jetzt ist es etwas am Nachziehen. Ups, ups, ups. Ich mache quasi gar nichts und er schaltet durch. Ich gehe mal wieder Okay. zurück. Wir warten. So. Ich glaube, da waren die, ja. Genau, und wir haben das anhand eines methodischen Modells gemacht. Das ist das Kirkpatrick-Modell. Ist es bestimmt ein paar Leuten hier auch bekannt. Ja. Ich erkläre das auch nur ganz kurz. Also es dient normalerweise der Bemessung von Trainingsmethoden innerhalb von Lernprozessen in Unternehmen oder allgemein Trainings in Unternehmen. Das ist auch schon ein gutes Stück alt, das Modell, aber es hat sich mehr oder weniger bewährt. Zumindest in einigen Evaluationsstufen sich darauf zu fokussieren, was man da so machen kann, weil die meisten Sachen, die Kirkpatrick und seine Kinder und Kindeskinder später dann noch weiter ausgebaut haben, sind eigentlich ganz gut, um zumindest formative oder summative Evaluationen durchzuführen. Und wir haben uns in dem Fall dazu entschieden, die unteren zwei Level des Kirkpatrick-Modells zu benutzen, also die erste Reaktion auf das Training. Und die Lernresultate. Also wir haben uns auf die Fragen bezogen, was löst das Training bei den Teilnehmenden aus? Also wie reagieren die erstmal darauf? Wie finden die das? So als allgemeines Stimmungsbild. Und dann haben wir uns noch als zweite Ebene quasi die Ebene, was lernen die Personen rausgesucht. Und wir haben die anderen beiden Ebenen natürlich irgendwie weggelassen, weil es vor allem in dem Bereich schwierig ist, das langfristig zu evaluieren, wenn das Projekt erstmal nur 12 Wochen geht und jetzt nicht im Unternehmen fortgesetzt werden soll. Deswegen war es uns da gar nicht möglich, das weiter so auszuführen. Genau. Und auf der Basis dieser zwei Ebenen haben wir uns dann den Lernerfolg, wie gesagt, nochmal aufgesplittet. Da hatte Marcel ja, als er noch an der Uni war, in seiner Diplomarbeit schon und vorher auch schon die Lernerfolg schon mal definiert gehabt und da haben wir uns quasi für die Medienkompetenz definiert. Okay, Medienkompetenzausbau bedeutet für uns die aktive, kreative Verwendung und den bewussten Umgang mit Medien im Lernprozess, die Kompetenz mit unterschiedlichen Medien umzugehen und effektive neue Anwendungen zu bestimmen und selbst sich da einzulesen. Genau. Für Methodenkompetenz hatten wir gesagt, dass man die Effektivität und die Akzeptanz von Lernmethoden so ein bisschen einschätzt, also dass man die Effektivität einschätzen kann und nutzen kann und dass man auch die Lernmethoden akzeptiert oder beziehungsweise weiterhin umsetzen möchte danach. Dann die Einschätzung der Eignung dieser Circle-Methoden zu einem gewissen Grad für verschiedene Themen oder außerhalb dieses Learning Circles dann später im Unternehmen. Und dann noch natürlich die eigene Lernaktivität und wie man mit der Methode selbst umgeht. Genau. Und Wissenserwerb war dann natürlich das Themenbezogene, also das selbstgesteuerte Lernen. Wie ist es? Wie sieht es aus mit der Wissensvertiefung und wurde Wissen geteilt? Was waren die besten Lernsituationen? Wo hatten die Leute das Gefühl, sie haben am meisten gelernt? Sowas. Genau. Dankeschön. Da haben wir in unserem ja, Forschungshypothesen, dass man ungefähr weiß, auf was, also welche Zusammenhänge wir gezogen hatten. Wir haben gesagt, okay, der Einsatz von Learning Circle Methoden führt zu Lernerfolg. Lernerfolg definiert in Methodenkompetenz, Medienkompetenz und Wissenserwerb. Und als so intervenierende Variable waren dann natürlich die Einzelpersonen, die in diesen Circles teilnehmen, vorhanden, die individuelle Betreuung, weil manche Circles haben natürlich ab und zu mal einen Betreuer gesehen, andere waren eher selbstständiger. Das hing sehr stark von der individuellen Lernreise ab. Und natürlich die vorherrschende Motivation oder je nachdem, wie sie sich entwickelt hat über die Zeit. Genau. Und daraus haben wir ja, ein schönes Konzept gebaut und das Stufe für Stufe vorgearbeitet, bis wir dann quasi zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Studie daraus machen und danach wollen wir aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen machen. Und für die Ergebnisse haben wir Interviews und Umfragen durchgeführt. Die Interviews liefen so ab, dass wir in der Mitte dieses... Ich fange erst mal mit den Umfragen an. Also wir haben Umfragen durchgeführt am Anfang des Learning Circles und am Ende des Learning Circles, um quasi einen, so einen Prä-Post-Setting zu haben und zu sagen, okay, wir haben da gab es eine Veränderung. Und ja, da ging es vor allem so um die ersten Mal um die Abfrage von Zufriedenheit mit dem Circle, eigene Aussagen dazu und zur Motivation. Also wie gesagt, Ebene 1 Kirkpatrick-Modell, erste Reaktion auf das Training. Und für Ebene 2 gab es eben diese Umfrage zweimal, nämlich zur Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen und später dann nochmal zur Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen, um halt zu sehen, wie sich das verändert hat. Wir hatten da bei den Umfragen in der ersten Umfrage mehr Teilnehmer als in der zweiten, was daran lag, dass über den Learning Circle hinweg ein paar Leute abgesprungen sind und auch nicht jeder die Umfrage zweimal gemacht hat. Deswegen werde ich im Folgenden in den Ergebnissen auch nochmal von intraindividuell, also die bei den Personen, wo wir wirklich zweimal messen konnten, wie sich das verändert hat, und interindividuell sprechen, was bedeutet, dass wir nur die Prä-Werte mit den Postwerten vergleichen, aber in der gesamten Gruppe. Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, was die Dropout-Quote oder die nicht die sind, die die Circle gefinisht haben. Da haben wir also 70%-Quote gehabt am Ende. Ich weiß nicht, wie es bei Simon jetzt war, bei der offenen Learning Circle Experience, aber insgesamt waren wir damit sehr zufrieden, weil wir wussten natürlich von Anfang an, dass das Dinge sind, die sie zusätzlich machen auch, die natürlich am Arbeitsalltag orientiert sein sollen, deswegen ja auch Learnify Your Daily Work. Aber wir wussten auch, dass bestimmt es Teilnehmer geben wird, die eine andere Erwartungshaltung haben, wenn sie da reingehen und dann während der Circles merken, okay, entweder ist es mir doch zu aufwendig oder ich habe mir was anderes drunter vorgestellt. Insofern hatten wir von den am Anfang 45 Teilnehmern dann am Ende eben so um die 32, 33 Leute, die dann bis zum Abschlussevent dabei waren und auch wirklich den Circle, wie man so schön sagt, gefinisht haben. Genau. In der Mitte dieser beiden Umfragen hatten wir dann auch mit einigen Teilnehmenden Interviews, die wir genauso strukturiert hatten wie die Teile des Lernerfolgs, die wir ja abfragen wollten. Nur dass wir die Interviews zusätzlich genutzt haben zu dieser Lernebene einfach, um das ein bisschen mehr in die qualitative Richtung auch auszureizen, um zu sehen, okay, wie ist denn die Gruppendynamik zum Beispiel in diesen Tandemgruppen? Wir haben die Tandemgruppen interviewt, also wo jeweils zwei Personen zusammengearbeitet haben. Und wie ist denn, ja, wie ist es denn in dem Wissenserwerb hinweg? Und dann haben wir natürlich zufällig aus jedem Circle eine Person ausgewählt, dass wir nicht irgendwie immer nur den Gruppenleiter befragen oder ja, uns einfach zufällig eine Person ausgesucht, weil das deutlich heterogener ist. Ja, genau. Dann können wir schon zu den Ergebnissen kommen. So als allgemeines Fazit hatten wir über 3/4 der Personen, die zufrieden mit dem Circle waren. Also die haben auf einer Skala von 1 bis 5 einen Wert von 4 oder höher angegeben, aber also von diesen 23 Personen waren, also 23 Personen waren 4 oder 5, tendenziell sogar mehr 5. Es wurde sehr positiv aufgenommen, dass es Wissensaustausch gab, sowohl mit Leuten, also sowohl von Personen, die schon viel Vorerfahrung hatten, als auch Personen, die sich gar nicht mit dem Learning Circle-Konzept ausgekannt haben. Dann diese ganzen Rahmenbedingungen von dem Circle an sich, also wir hatten Pitstops, wir hatten Marcel, hilf mir. Was meinst du jetzt? Also, wir hatten ein Einstiegsevent, wir hatten ein Closing-Event Genau. und wir hatten die Pitstops im Wesentlichen, ne? Genau. Genau. Aber auch so Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Microsoft Teams, dass da schöne Wochenüberblicke oder so kamen. Das waren alles Rahmenbedingungen, die den Teilnehmern oder den Teilnehmenden allgemein sehr geholfen haben. Und Spaß war einer der wichtigsten Faktoren tatsächlich. Das hat Marcel ja vorhin auch schon erwähnt in den allgemeinen Ergebnissen. Genau, die waren im Mittelwert bei 4,23 und 4,48, was bei 40 Befragten halt immer 4 oder 5 ist. Also das waren mit die zwei wichtigsten Aspekte. Genau, und dann hat sich auch gezeigt, dass die Unterschiede in den Circle Guides sich sehr auf die Zufriedenheit mit Einzelaspekten des Lernprozesses ausgewirkt haben. Also Leute, die sich in diesem Content Curation Circle befunden haben, haben es unglaublich positiv empfunden, mit Quellen zu arbeiten, Wissen zu teilen und zu netzwerken, während sie überhaupt nicht verstanden haben oder überhaupt nicht verstanden haben, was der Sinn von Lernreflexion ist und warum man das braucht. Ist ja auch logisch, war ja nicht Teil ihres Circles. Hingegen waren die Leute, die E-Portfolios, also den E-Portfolio-Guide genutzt haben, total begeistert davon, Wissen zu teilen. Und Lernreflexion war ein richtig wichtiger Wert für die, dass sie sagen, okay, ich muss meinen Lernprozess für mich und für andere dokumentieren und sichtbar machen. Ja, das bedeutet ja nur, dass die Circles, also dass die Circle Guides wirklich auf das Thema, was sie abdecken wollten, abgestimmt waren eigentlich. Also ein großes Lob an der Stelle. Als Kritik kam öfters, dass die Lesedauer der Guidelines und allgemein die Textlastigkeit zu anstrengend ist. Also, dass sie sich gerne eine Simplifizierung davon wünschen. Dass Mehrwerte, die der Circle für den Alltag bringen soll, besser definiert werden müssen, weil das für die in dem Pilotrahmen noch nicht klar war, wie sie das mit dem Arbeitsalltag verbinden sollten. Dann wurde kritisiert, dass die Erläuterungen im Vorfeld nicht gut genug waren oder dass sie nicht genug Infos hatten, um eine realistische Erwartungshaltung aufzubauen, weil viele hatten eine Erwartungshaltung, die aber abwich von dem, was im Circle dann eigentlich passiert ist. Genau, soziale Vernetzung und selbstgesteuertes Lernen waren den Leuten sehr wichtig und es wurde kritisiert, dass das je nach Gruppe schwierig umzusetzen war, wenn die Gruppendynamik einfach nicht gestimmt hat, aber das war nicht in vielen Gruppen der Fall. Das war eher so eine Nebenerscheinung bei Gruppen, wo viele Leute eine sehr unterschiedliche Erwartungshaltung haben oder hatten oder gar keine Ahnung davon, wie man jetzt bestenfalls das als Gruppe durchsetzen soll, den Circle Guide. Also Gruppen, in denen es Probleme gab, war das vor allem Kritik. Und dann noch als letztes gab es den Punkt, dass für viele klar war, dass das eine gute Idee ist mit den Circles, aber dass das Unternehmen vordergründig also am Zug ist, Personen also zuzulassen, dass diese Personen mit Erfahrung oder auch Influencer, also Corporate Influencer, in der Lage sind, diese Lernkultur zu fördern und auf verschiedenen Ebenen und Positionen das zuzulassen. Also es ist an der Stelle halt ja für das Unternehmen wichtig, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja. Also es gab eine allgemeine hohe Zufriedenheit und manche Guidelines sind einfach besser oder schlechter für Lernprozesse geeignet. Zum Wissenserwerb hatten wir ja dieses Pre-Post-Setting gemacht und da gab es also in der Umfrage einen interessanten Wert, nämlich die intraindividuelle, das waren 10 Personen, die wir vorher und nachher wirklich erwischt haben. Intraindividuell hat sich abgezeichnet, dass 50% der Personen gesagt haben, okay, ich konnte mein Wissen in dem Thema steigern, und 50% der Personen gesagt haben, ich weiß jetzt weniger als vorher. Was auch immer das nun heißt, Was auch immer das nun heißt, also ne? da man ja jetzt nicht wirklich aktiv meistens Wissen verliert, also es ist mir jetzt noch nicht passiert, aber was vorstellbar ist, ist, dass man sich einfach sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzt und dann am Ende das Gefühl hat, man weiß weniger als vorher, weil jeder weiß ja, wie Wissen funktioniert. Es ist wie ein Luftballon, je weiter man aufbläst, desto mehr sieht man und desto mehr denkt man, okay, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja, vielleicht was auch dahinter stehen könnte, gerne auch ein bisschen die Diskussion öffnen, wie ihr das interpretieren würdet. Es könnte halt einfach sein, dass man am Anfang natürlich gerade so in den ersten 3, 4 Wochen sich richtig aufgeschlaut hat zu dem Thema und dann eben der Mehrwert über den Circle hinaus, wo es dann wirklich in die Vernetzung geht mit anderen, ne, das Wissen auch darzustellen, dass da der Wissenszuwachs einfach nicht mehr so groß war, ne, weil man das Thema dann schon beackert hatte in der ersten Hälfte des Circles. Und in der zweiten zwar nach außen gegangen ist, um das auch anderen Menschen mitzuteilen, was man gelernt hat, aber eben dann das Feedback doch nicht so hoch war, dass man da mehr Werte rausgezogen hat und mehr Wissen erworben hat, als es zu Beginn war. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen Interpretation. Vielleicht auch Frage in die Runde, wie ihr das seht, ob ihr das kritisch seht, dass ihr dann sagt, okay, Learning Circles bringen nicht den gewünschten Wissenserwerb oder sollen sie den überhaupt bringen? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Dir da Ideen oder Meinungen dazu? Also Eine ganz Sekunde. kurzfristig, oh, sorry. Ja, gerne. Kurzfristig ist, finde ich, das gar nicht so entscheidend wichtig, sondern was ja viel wichtiger ist, ist, dass Menschen überhaupt wieder anfangen, wirklich regelmäßig was für sich und fürs Teilen zu tun. Und ob dann sofort das erste Ergebnis schon den Mehrwert bringt, ist, finde ich, eher sekundär. Also ich würde eher auf die langfristigen Aspekte und die langfristigen Veränderungsprozesse in Menschen, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dieses wertgeschätzt werden und so, das wäre für mich viel, viel wichtiger. Auch wenn das Richtung Management vielleicht nicht so das ist, was man zuerst hören will, aber auf Dauer wird es das sein, um das es geht. Also das, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist eine Art der Lernkompetenz wird gesteigert. Das hast du ja im Prinzip so gesagt, Gerhard. Und auf der anderen Seite kann es ja auch ein Erkenntnisgewinn sein. Ne? Vielleicht habe ich vorher gedacht, das ist so einfach, ich kenne schon ganz viel und danach habe ich einfach, ist das Unbekannte einfach bekannt geworden. Ich glaube, gestern haben wir dazu was gehört schon. Es ist einfach transparent geworden, dass man vielleicht doch nicht so viel weiß oder wie Selina, du gesagt hast, ne? Man hat gemerkt, das Themenfeld ist viel größer. Am Das Spannende ist, ich bin in eure Session gekommen, weil ich es mutig fand, das mit dem Lernen messen anzugehen, weil das ein Thema ist, was mich fast das ganze Berufsleben verfolgt. Und ich kann mich erinnern, wir haben Trainings gemacht zum Thema agile Führung. Und dann haben wir aufgestellt, wer glaubt, wie gut ist er beim Thema agile Führung? Oh Gott. 0 bis 10. Und die, Okay. wo wir wussten, die am meisten Kompetenz in agiler Führung hatten, die standen auf der 2 und der 3. Weil sie gesagt haben, je mehr sie wissen, um was es geht, umso vorsichtiger sind sie geworden, sich einzuschätzen. Insofern ist die Frage, dass jemand Kompetenz verliert, einfach ein gutes Zeichen im Sinne von, er hat gelernt, dass er noch viel, viel mehr nicht weiß, und das konnte er am Anfang gar nicht einschätzen. Aber wenn natürlich die Management-Situation sagt, ach, 50% haben nichts gekriegt, dann ist ja besser, wir machen gar nichts. Die Folie darf ja gar niemand zeigen, das ist ja total, total gefährlich. Ja, Bei sie 50 ist die Frage, wie man sie dann aufbereitet im Sinne von, ne, was ist die Quintessenz daraus und was will man damit erreichen im nächsten Schritt? Ja. Aber es stimmt Also schon. das machen. Ja, gestern war gerne. im CLC Lunch auch ein passender Vortrag. Da gibt es einen Genau. Dunning-Effekt, also irgendwie die Kombination, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Ja, muss ich nachprüfen. Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Krüger-Effekt, genau. Dass je kompetenter du eigentlich bist, desto schlechter schätzt du dich selber ein, weil du eben genau diese Abschätzung auch noch hast. Und ich glaube, was dem Ding auch so ein bisschen noch mir persönlich fehlt, was jetzt einfach auch schwer zu erfassen ist, was ich nicht unterschätzen würde, ist dieses, wir reden alle von 70, 20, 10, also diese Vernetzung, die in diesen Circles geschaffen wurden, dass die Leute miteinander sich mit diesem Thema beschäftigt haben, was dazu führt, was ihr alle auch schon gesagt habt, dieses Mindset wieder aufzumachen und auch wieder, alle reden von Silos abbauen. Selbst wenn die nichts lernen und wenn die hinterher das Gefühl haben, die wissen ganz viel, was sie noch nicht wussten, was sie nicht wissen, lass ihn tun, weil dadurch kommen sie miteinander ins Gespräch. Ich glaube auch, dass der Effekt da positiv ist, weil sie halt erkannt haben für sich und wie du's auch schön beschrieben hast, dass die Komplexität des Themas vielleicht doch so hoch ist, dass sie erstmal noch sich mehr reinarbeiten müssten und eigentlich noch einen zweiten Circle hinterher schieben im Idealfall. Ne? Ja, ich kann dazu ja noch ein paar qualitative Ergebnisse ein bisschen noch das da noch ein bisschen aufzählen dazu, die ja jetzt zumindest da nicht genannt sind, weil ich fand das auch ganz interessant, zum Beispiel ein Großteil von den Leuten, die interviewt wurden, also wirklich so 7 von 8 Einzelinterviews haben gesagt, dass sie am meisten dadurch gelernt haben in diesem Circle, dass sie in der Gruppe diskutiert haben. Also, dass sie einfach miteinander reden konnten. Mal über ein Thema einfach, mit dem sich jeder auskannte, so ein bisschen zumindest. Dass sich das sehr positiv auf ihr Netzwerk ausgewirkt hat, haben 5 von 8 Leuten auch noch gesagt. Dann war es ein riesengroßer Gewinn für sie, selbstgesteuert zu lernen. Das hat auch eine Menge ausgemacht. Und dass das Erschließen neuer Themenbereiche für sie sich im Circle einfacher gestaltet, weil sie schneller sind, das zusammenzumachen und auch noch durch die anderen Leute in der Gruppe eben neue Wege finden, wie sie an Wissen rankommen oder durch die Übungen mit Cutters so Anreize, also wir hatten so kleine Übungen, die hießen Cutters, dass sie da so Anreize haben, die sie vorher nicht hätten, also oder die sie im normalen didaktischen Lernen nicht hätten. Okay, lass uns mal in die zwei anderen Dimensionen noch ein bisschen reinschauen, wie es da sich verhält. Dass wir da gut durchkommen. Aber erstmal vielen Dank für euren tollen Input. Also auch, wie man das verstehen kann hier, was da rauskommt. Ja, es ist immer schön, wenn man Perspektiven sieht, die man selber noch nicht gesehen hat. Richtig, genau. Genau, bei der Medienkompetenz war das eine andere Geschichte. Da hatten wir bei, wie ich vorhin schon angeschnitten hatte, bei Content Curation, bei ePortfolio unterschiedliche Ergebnisse. So zum Beispiel bei Content Curation in der Medienkompetenz gerade der Umgang mit kritischen Quellen wurde da stark ausgebaut. Also da hat sich der Durchschnitt um 1,5 Punkte erhöht, weil sie vorher die Einschätzung von Quellen und danach. Und auch bei ePortfolio hat sich eben vor allem die Lernreflexion oder das Erlernen neuer Tools erhöht, weil die natürlich sehr viel mit neuen Medienformen umgehen mussten. Und hier unten bei den Boxplots hier unten könnt ihr sehen, dass bei der, ja, die Erfahrung in der Aufbereitung von Wissen mit medialen, oder mit Medien allgemein gestiegen ist, sowohl im Durchschnitt als auch im Median. Das ist jetzt auf die gesamte Gruppe bezogen. Und das war, also der Hauptgrund dafür lag darin, dass viele Personen innerhalb der Guideline so eine Hilfestellung hatten, sich das anzueignen. Wobei die Guideline an einigen Stellen dafür auch kritisiert wurde, dass sie als Hilfe, also von Leuten, die erfahrener waren, wurde sie kritisiert, dass sie als Hilfestellung nicht ausreicht, Neues sich anzueignen, weil die müssen ja aktiv nach neuen Sachen suchen. Für Leute, die gerade erst anfangen mit sowas, war das aber eine sehr gute Hilfestellung. Diese Entwicklung mit der Steigerung von Kompetenz in der medialen Aufbereitung von Wissen hat sich auch im Umgang mit dem Internet gezeigt. Also viele haben angegeben, dass sie sich später, also danach, noch kompetenter im Umgang mit dem Internet gefühlt haben, was auch ein sehr positives Ergebnis für uns war, weil viele Leute auch am Anfang schon angegeben haben, dass sie viel Erfahrung mit dem Internet haben. Also so auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie eine 8 oder eine 9. Das war ein ziemlich positives Ergebnis. Und dann natürlich noch hier unten. Da wurden die Leute in den Interviews gefragt, was sie denn für sich mitgenommen haben, so als Gestaltungsformen von Wissen, Stichwort neue Medien. Und sehr viele haben sich innerhalb des Circles damit beschäftigen können, sich neue Gestaltungsformen anzueignen in Richtung Video, Schnitt und Blogs. Was natürlich auch sehr gut ist, wenn man so eine Collaborations-Plattform wie Connections benutzt, auf der sehr viele Blogs und Wikis so vorherrschen. Mhm. Machen wir noch die letzte Dimension. Mhm. Jetzt geht's voran, gut. Genau, Methodenkompetenz. War quasi das Letzte, also der Umgang mit den Circle Guides oder der Methode selbst. Und da hatten wir so ziemlich den größten Push in der Selbsteinschätzung bei den meisten Personen. Also sehr viele waren der Meinung danach, besser damit umgehen zu können, was ja auch logisch ist, wenn sie vorher noch nie einen Circle Guide benutzt haben, dass sie danach sich kompetenter fühlen. Die Tendenz zum Kompetenzerwerb gab es aber zumindest auf interindividueller Ebene auf jeden Fall in vielen Bereichen, wenn nicht in vielen Bereichen. Genau, und darunter fielen auch die Netzwerkfähigkeiten, die Planungskompetenz und der Wissenstransfer von eben dem Circle in die Arbeitswelt oder innerhalb verschiedener Bereiche des Circles. Ja. Und die Erfahrung mit Learning Circles ist dann also im Mittelwert eigentlich gestiegen, intraindividuell, und das ist jetzt das Interessante, mit Leuten, die wir wirklich zweimal erwischt haben, war es so, dass sich alle Werte gesenkt haben, außer die Kompetenz zur Anwendung der Methodik. Das fand ich auch ganz interessant. Da, also falls ihr da eine Idee habt, wie das zustande gekommen ist oder wie ihr euch vorstellen könntet, warum die Einschätzung da so vorliegt, fände ich das auch bestimmt sehr interessant. Vielleicht habt ihr da noch Ideen, womit man auch ein bisschen die Diskussionsrunde noch eröffnet. Ja, die Anwendung der Methodik. Nochmal wiederholen. Sorry. Ja, aber der Kollege wollte gerade was sagen. Nee, nochmal zu der Frage, warum diese eine Dimension in eine andere Richtung sich entwickelt. Mhm. Das ist natürlich etwas, was sehr stark kompetenzorientiert ist. Das haben die Menschen gemacht in den Runden. Bei dem anderen ist ja erst die Frage, was passiert zukünftig? Das haben sie nicht gemacht. Und deswegen denke ich, da hat man eine Erfahrung, da hat man unmittelbares Feedback. Deswegen ist es eigentlich fast klar, dass es besser bewertet ist. Okay, ja. Sehen die anderen das? Habt ihr da noch Ideen? Nicole, du hattest, glaube ich, noch eine Rückfrage, ne? Dass man es nochmal erläutert, wie es zustande kommt. Ja, also ich, sorry, ich bin nebenher hier noch mit am Kritzeln. Ich würde gerne einfach die letzte Aussage nochmal in der Zusammenfassung, was genau quasi nochmal zurückgemeldet wurde. Ja, ich mache die Folie nochmal drauf. Also man hat gemerkt, dass übergreifend, ne, bei der ganzen Kohorte, die wir untersucht haben, dass es da Steigerungen gab, was den Nutzen des Learning Circles angeht, was das Lernen mit den Circles angeht und auch die Methode, ne, ob nun E-Portfolio Learning oder Content Creation, ist da massiv gestiegen. Demgegenüber, wenn der Einzelne, ne, befragt hat und dann quasi angegeben hat zum ersten und zum zweiten Zeitpunkt, ist es eher gesunken. Also da ist zwar die Anwendung der Methode ist konstant geblieben oder leicht gestiegen, aber der Nutzen von Learning Circles wurde zum Ende hin nicht mehr so klar erkannt. Ne? Da ist er von 6,09 auf 5,5 gesunken. Beispielsweise ist die Frage, was bedeutet das jetzt? Ne? Also bedeutet das, ja, Learning Circle wurde als Methode am Anfang besonders inspirierend wahrgenommen und am Ende hat man sich eben damit arrangiert und weiß, wie es geht, und dann ist es nichts mehr so innovativ Neues, dann ist der Nutzen nicht mehr so hoch, weil man dann weiß, wie es geht. Oder wie würde man das interpretieren? Das ist jetzt nur meine erste Vermutung dahinter. Ja, wir kennen es ja auch bei Working It Out, bei allen Sachen. Also es hängt halt unglaublich davon ab, wie die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Und du kannst in einem Circle drin stecken und der kann sich sehr, sehr, sehr, sehr gut anfühlen. Der kann sich okay anfühlen. Der kann sich am Schluss ein bisschen zeitkritisch anfühlen. Also ja. Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, wie du hinten rausläufst. Und wie viel auch, ich finde bei solchen Sachen, und das ist bei dem, ich fände es total spannend, dann eine zweite oder eine dritte Durchführung auch zu machen, weil ich glaube, beim ersten Mal bist du ja so viel mit dir selber auch beschäftigt, aber je mehr du dich selber einbringst, desto stärker können die anderen dir ja helfen. Und das haben viele am Anfang nicht auf dem Schirm, aus meiner Erfahrung. Ja, kommt auf die Gruppendynamik auch an, ne? Wie die Teilnehmer sich untereinander dann auch reviewen und feedbacken. Dann hat man natürlich diese berühmt-berüchtigte Weihnachtspause dazwischen, wo das Jahresendgeschäft alle so ein bisschen lahmgelegt hat. Ne? Vielleicht hat es dann auch nach hinten raus so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, das erfolgreich abzuschließen, wobei wir ja eine 70% Abschlussquote haben. Ne? Also man muss es zweigeteilt sehen, ne? Denke ich mal. Und es ist am Ende halt immer noch ein soziales Konstrukt, so ein Learning Circle. Mhm. Also wenn mir die Leute super unsympathisch sind, ist es halt auch sehr schwierig. Was auch richtig schwierig war, war mit einer Abbrecherquote. Wir hatten einen Circle, da waren 5 Leute drin, und da sind dann eben 3 abgesprungen und am Ende waren die noch zu zweit. Aber die 2 Leute haben super miteinander arbeiten können. Also die haben sich super verstanden und die waren super produktiv zu zweit, weil die sich einfach gut, also die hatten eine gute Dynamik und die wussten genau, wie sie sich gegenseitig helfen können. Ja, spannend. Das waren so die ersten Ergebnisse, die wir jetzt bekommen haben aus der Masterarbeit. Vielen Dank dafür, Selina, dass du die durchgeführt hast und bitte, bitte. Die umfangreichen Ergebnisse, ja. Und Und ja, jetzt haben wir so ein paar erste Erkenntnisse, ne? Auch für die Community vielleicht. Was bringt es? Wo sind Herausforderungen? Wir haben auch noch eine dritte kleine Umfrage jetzt mit dem Seminar hinterhergeschoben. Da bin ich auch gespannt auf die Ergebnisse. Das war jetzt quasi 3 Monate nach einem Circle. Hat jemand nochmal einen neuen Circle angefangen oder hat vielleicht jemand neue Ideen entwickelt für einen neuen Circle? Oder was sind so die nach drei Monaten setzen lassen? Ne? Wie ist es da? Wie ist die Einschätzung der Teilnehmer da? Warten wir jetzt noch auf die Ergebnisse, die kommen dann so Richtung Juli. Und insgesamt aber kann man schon sagen, das hat großes Potenzial und wir werden das weiter verfolgen, gerade im Hinblick auf unsere Social Learning Aktivitäten und können es nur empfehlen, weiterempfehlen, dass viele Kollegen und Kolleginnen von sowas profitieren und es ausprobieren. Habt ihr sonst noch Punkte, offene Fragen, vielleicht Anknüpfungspunkte aus eurer Sicht? Weil 3 Minuten haben wir noch, wenn ich es richtig sehe. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, gerne, Joachim. Was habt ihr denn vor jetzt mit diesen Ergebnissen? Wie wollt ihr die innerhalb des Unternehmens vermarkten? Wie wollt ihr die zum Klingen bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall werden wir sie natürlich so aufbereiten, dass sie nicht nur positiv rüberkommen, sondern auch die Schattenseiten beleuchten, was wir jetzt eben auch gesehen haben, dass es durchaus sehr positive Dinge gibt, aber eben auch Herausforderungen. Es war uns vor allen Dingen wichtig und das ist auch in den Handlungsempfehlungen rausgekommen, was müssen wir an den Guidelines und am Konzept verbessern für eine zweite Runde oder auch für eine Verankerung in den Learning-Programmen bei Conti, um das nachhaltig einzuführen dort weiter. Ne? Weil es war auch im Steering Board der klare Hinweis dann zu sagen, ja, wir finden das unterstützenswert. Wir wollen nicht nur, dass ihr da pilothaft weiter vorangeht und noch einen Extended-Piloten macht oder was auch immer, sondern guckt doch gleich in vorhandene Programme und integriert das dort. Und da gibt es auch schon die nächsten Anknüpfungspunkte. Also wir haben jetzt 2, 3 Fachbereiche identifiziert, wo wir es als Programm auch direkt verankern und weiterlaufen lassen wollen. Genau. Das war so die Quintessenz aus dem Ganzen bisher. Ja. Nee, danke. Sehr gerne. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie immer. Ja, andere gerne. Und zwar, wie sieht es denn aus in Bereichen, die eben nicht so wissenstechnisch unterwegs sind, sondern vielleicht so eher aus Produktion oder ja, wo man da sozusagen vielleicht überhaupt erst wieder in so eine Art Lernen reinkommen muss? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, auch in dem Bereich mit einer ähnlichen Methode, mit einem ähnlichen Vorgehen mal was auszuprobieren? Ja, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und soll auch in der einen oder anderen Ausbaustufe dann eine Rolle spielen. Aber aktuell waren da, ich glaube, 1 oder 2 Kollegen waren dabei, die auch im Produktionsbereich schon tätig waren oder auch tätig sind. Aber das war noch nicht das Gros der Leute im Piloten. Also im Piloten muss man ganz klar sagen, Fokus war auf Wissensarbeiter, Leute, die im Wissensumfeld tätig sind und die sehr viel mit Content arbeiten müssen tagtäglich. Insofern hat das noch Potenzial, diesen auch in eine andere Richtung weiterzuführen. Ja, ist bisher noch nicht angedacht, aber ist geplant sozusagen. Ja. Konnten sich aber einige vorstellen, dass man diese Circles zum Beispiel auch einfach in einem kleineren Rahmen zum Beispiel zum Erlernen grundsätzlicher Medienkompetenz irgendwie zurechtlegt und das dann auch auf solche Bereiche eben ausweitet, wo das noch nicht so gelebt wird aufgrund des Berufsbilds. Ja, aber da stehen wir definitiv noch viel weiter am Anfang. Das dauert noch. Okay, super. Dann herzlichen Dank für eure aktive Teilnahme, für euren Input und dann sehen wir uns bei der Abschlusssession, glaube ich. Jetzt geht's rüber, ne? Danke euch. Dankeschön. Bis dann.